Halleluja. Preis den Herrn. Die 7 Minuten sind tatsächlich schon um. Aber 7 Minuten sind ja auch nicht so lang. Insofern. Also, nehmt die Plätze wieder ein. Wir machen weiter mit der 2. Stunde. Teil 4 von Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit. Hier habt ihr nochmal die Folie an der Wand, die Wiederherstellung aller Dinge. Wir haben darüber gesprochen, wir leben jetzt in der Zeit, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wir leben in dieser Zeit, in der Gott wirklich den letzten Teil des Evangeliums, des Erlösungswerkes von Jesus, das stellvertretend für uns vollbracht worden ist, wo Gott diesen letzten Teil als Offenbarungserkenntnis und als Realität seinem Leib wiedergibt. Und dieser letzte Teil ist das Aufgefahren in den Himmel. Sag mal, aufgefahren in den Himmel. Halleluja. Das heißt, Jesus ist aufgefahren in den Himmel für dich als dein Stellvertreter, damit du durch Glauben dich identifizieren kannst mit diesem Aufgefahrensein und somit dort ankommen kannst, wo auch er jetzt ist. Jesus hat gesagt, Johannes 17, 24, hat gesagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch da sind, wo ich bin. Das heißt, er will dich ganz oben bei sich haben. Amen. Du bist bestimmt für den höchsten Raum. Halleluja. Und das wird jetzt in dieser Zeit, wir haben uns die verschiedenen Bewegungen der Kirchengeschichte angeschaut, die verschiedenen Wiederherstellungsbewegungen seit der Reformationszeit, ja, die Wiederherstellung der Gerechtigkeit aus Glauben, die Wiederherstellung der neuen Geburt aus Glauben, die Wiederherstellung der Taufe mit dem Heiligen Geist aus Glauben und jetzt eben zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ich habe es auch letztes Wochenende nochmal einen Überblick darüber gegeben, jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellt Gott diesen letzten Teil des Evangeliums wieder her, nämlich versetzt in die Herrlichkeit Gottes aus Glauben, aufgefahren und verherrlicht mit Jesus. Amen. Halleluja. Du bist bereits angekommen. Das ist unsere Ausgangsposition. Die Ausgangsposition von allem, was immer du bei Glory Life hören wirst, die Ausgangsposition ist immer die, wir sind angekommen. Also wir fangen immer vom Ende an, sozusagen. Ja, wir fangen immer von dem an, es ist vollbracht. Das heißt, bei allem, worum es auch immer es geht, auch mit der Demut zum Beispiel, du hast jetzt gehört, die Demut, die Bedeutung der Demut und was Demut ist und so weiter, weißt du, diese Demut ist auch bereits in dir drin, durch Jesus Christus. In Christus ist es bereits vollbracht. In Christus bist du bereits da. Du bist bereits demütig, weil du nämlich eins bist mit Jesus. Du musst nur noch darauf achten, dass diese Demut auch hervorkommt und nicht überlagert wird von den Einflüssen dieser Welt. Weil dein neues Sein, dein neues Wesen ist natürlich Demut. Gar nichts anderes. Das bist du. Das ist dein wahres Ich. Manche denken, oh, mein wahres Ich ist aber... Nein, du täuschst dich. Du täuschst dich. Das mag vielleicht dein altes Ich gewesen sein, aber das ist spätestens seit der Reformationszeit gekreuzigt mit Jesus. Nein, natürlich schon vor 2000 Jahren, aber da ist es dem Leib Christi neu bewusst geworden. Amen. In dieser Wiederherstellungsbewegung. Ja, dein altes Leben ist gekreuzigt mit Christus. Halleluja. Und deswegen bist du diese neue Schöpfung und deswegen bist du demütig und deswegen bist du eben auch ein Sohn der Herrlichkeit, versetzt in die Herrlichkeit Gottes. Das dritte Zeichen, von dem Petrus gesprochen hat in Apostelgeschichte 2,19, hat gesprochen von Blut, von Feuer und von Rauchdampf. Das dritte Zeichen wird in dieser Zeit sozusagen oder erscheint in dieser Zeit im Leib Christi, ja, nach dem Zeichen des neuen Lebens, nach dem Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das Zeichen des Heiligen Geistes, des Feuergottes. Jetzt haben wir das Zeichen des Rauchdampfes. Amen. Halleluja. Und wir haben uns die letzten paar Male bereits angeschaut, was ist nun in dieser Zeit oder in diesem Zeitalter der Herrlichkeitsbewegung sozusagen, was ist kennzeichnend? Was ist kennzeichnend für dieses Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes? Auch im Unterschied zu einem Leben, auch einem christlichen Leben, auf einem anderen Level und auf einem anderen Niveau oder eben auch noch in Offenbarungserkenntnis Erlebnis von vergangenen Jahrhunderten. Was unterscheidet jetzt sozusagen das Herrlichkeitsleben zum Beispiel vom Leben nur in der Salbung Gottes, nur in der Kraft des Heiligen Geistes, in den Gaben des Geistes? Was unterscheidet das Leben in der Dimension der Herrlichkeit von einem Leben einfach rein aus Glauben an das Wort Gottes? Ich meine nicht, dass das nicht mehr gilt, verstehst du? Wir leben immer noch rein aus Glauben an das Wort Gottes. Und trotzdem war das Leben eines reformatorischen Christen im 16. Jahrhundert, das geistliche Leben war ein anderes noch als das Leben in der Zeit der Herrlichkeit, also als unser Leben es ist. Nicht, dass es vom Grund her anders gewesen wäre, es war der gleiche Jesus, und trotzdem war es einfach noch anders, weil einfach Gott noch nicht alles wiederhergestellt hatte, was er wiederherstellen will. Amen. Und wir haben uns einige solche Kennzeichen das letzte Mal angeschaut, und ich gehe sie einfach nur noch mal kurz durch, einfach zur Wiederholung. Wenn du sie noch nicht mitgeschrieben hast, auch am Video und so weiter, kannst du dir noch mal mitschreiben. Aber ich werde nicht mehr ausführlicher darauf eingehen, auf die ersten Punkte, weil die haben wir die letzten Male bereits besprochen. Der erste Punkt war, das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der völligen Übernahme Gottes. Wir gehen im Zeitalter der Herrlichkeit vom Leben für Gott zum Gelebtwerden von Gott über. Das ist was anderes, aber eine andere Dimension. Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, jetzt lebt Christus in mir. Und du kannst es auch so übersetzen, jetzt lebt Christus mich. Amen. 2. Korinther 5,14 heißt es, die Liebe Christi überwältigt uns, sie übernimmt uns. Es ist das Zeitalter der Übernahme Gottes. Es ist das Zeitalter der minimalen menschlichen Beteiligung. Das war der zweite Punkt. Minimal menschlich, maximal Gott. Amen. Oder du könntest es auch so sagen, das Fleisch ruht und Gott wirkt. Im Zeitalter der Herrlichkeit, in der Dimension der Herrlichkeit, schaust du zu, wie Gott wirkt. Er gebraucht dich, aber du schaust trotzdem zu. Du bist mehr der Zuschauer als der eigentliche Agierer. Amen. Du gehst hinein in das, was er tut, weil du einfach demütig bist, wie die Astrid gesagt hat, also gehorsam bist. Du fließt einfach mit ihm, weil du übernommen bist von ihm. Aber letztendlich ist es so, du siehst eigentlich Gott die Dinge machen. Amen. Es ist alles vollbracht, es ist alles da, du sitzt bereits zur Rechten des Vaters, du bist ein verherrlichter Sohn in ihm, und jetzt schaust du zu, wie Gott durch dich Dinge tut. Minimale menschliche Beteiligung, Ruhe für das Fleisch, maximal Gott. Amen. Halleluja. Wie viele wollen das? Preist den Herrn. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Also so kannst du lang dienen und Gott erleben, ohne auszubrennen. Ist gut, ha? Minimal menschlich, maximal Gott. Das dritte, was wir gesehen haben, das dritte Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit ist, das Zeitalter der Herrlichkeit ist, und Astrid hat auch schon drüber gesprochen, ist das Zeitalter der Söhne. Amen. Die Ebene der Salbung war auch für die Diener, zum Beispiel im Alten Testament, wo du nichts anderes sein konntest als ein Diener Gottes. Das war das Maximum, was du sein konntest, und viele waren nicht mal das. Viele gehörten zum Volk Gottes, aber sie waren nicht unbedingt Diener Gottes. Das Maximum, was du sein konntest, war ein Diener Gottes zu sein mit der Salbung Gottes. Die Herrlichkeit Gottes aber kann nur getragen werden von Söhnen. Amen. Deswegen ist das Zeitalter der Herrlichkeit das Zeitalter der Sohnschaft. Amen. Es ist das Zeitalter, wo du dir bewusst wirst, hey, ich bin ein Sohn. Amen. Und nur indem du dir dessen bewusst wirst, kannst du tatsächlich auch die ganze Fülle dieses Herrlichkeitslebens tatsächlich leben und ausleben und ergreifen und wirklich erfassen, was es bedeutet. Denn der vierte Punkt, den wir gesagt haben, war, wir sind nicht nur sozusagen legal Söhne Gottes, sondern wir sind tatsächlich verherrlichte Söhne Gottes. Und das ist das, was in diesem Zeitalter der Herrlichkeit in unser Blickfeld rückt. Wir sind tatsächlich, wie Römer 8, 29 und 30 sagt es, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Amen. Das heißt, wir sind tatsächlich, weißt du, was du für deinen Menschen gar nicht zusammenkriegst, was der natürliche Mensch, wenn du es vom Natürlichen her betrachtest, dann erscheint es dir vielleicht geradezu verrückt, aber tatsächlich ist es so, dass Gott uns bestimmt hat, tatsächlich wie Jesus zu sein auf dem Berg der Verklärung. Amen. Und es wird uns bewusst in diesem Zeitalter der Herrlichkeit. Mit deinem natürlichen Menschen hat es gar nicht so arg viel zu tun. Amen. Mir wurde es jetzt so bewusst, ich habe jetzt gelesen, heute habe ich das gesehen, wie sie da bei Sid Roth, wie sie mich da für nächste Woche für diese Live-Sendung da angekündigt haben und haben da die Beschreibung von meinem Dienst gesehen und da dachte ich irgendwie, von wem reden die da eigentlich? Das kommt mir so, wow, so wahnsinnig riesig vor irgendwie, ja, weil, weißt du, wenn du dich vom Natürlichen her betrachtest, dann kannst du dich nicht in diesem Bild sehen, so wie Gott dich sieht. Du kannst mit natürlichen Menschen nicht erfassen, was Gott aus dir gemacht hat und was Gott durch dich tun will. Du kannst seine Herrlichkeit gar nicht erfassen mit deinem natürlichen Menschen. Für deinen natürlichen Menschen ist es, hast du da gar keinen Zugang dazu. Aber weißt du, Gott hat's gemacht. Amen. Gott hat dich verherrlicht in Christus. Halleluja. Und deswegen ist es wichtig, weißt du, wann immer es darauf ankommt, ist tatsächlich wichtig, dass du dich auch so siehst. Amen. Aber du siehst dich nicht so, weil du dich so toll findest oder so, sondern du siehst dich deswegen so, weil Gott dich so sieht und weil er möchte, dass du da hineintrittst, das zu glauben. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der Söhne und zwar der verherrlichten Söhne. Es ist das Zeitalter derer, die sich nicht genieren oder die nicht irgendwie Probleme kriegen, weil sie erleben, dass ihr Schatten die Kranken heilt und dann plötzlich sagen, oh nein, ich bin doch nicht Gott, oh Hilfe, was wird mit mir, was, er ist geheilt worden, während ich an ihm vorbeigegangen bin, ja Hilfe, jetzt macht er mich zum Götzen oder was immer. Verstehst du? Diese Angst dürfen wir ablegen, deswegen sind wir ja so gut gegründet in Demut, wie die Astrid es gesagt hat, weil wir wissen es, nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt uns. Aber wenn Christus uns lebt, dann dürfen und dann müssen wir auch erwarten, dass tatsächlich die Herrlichkeit Gottes in mächtiger Weise von uns abstrahlt. Amen, Halleluja. Also wir müssen uns daran gewöhnen, verstehst du? Tatsächlich ist es so, dass wir vom natürlichen her niemand zu irgendeinem Star machen, aber du darfst dich nicht wundern, wenn du als ein Sohn der Herrlichkeit zum Star für die wirst, die um dich herum sind. Verstehst du? Ich meine, es war damals, Paulus ging so, als sie nach, welche Insel war es? Ich glaube, es war Malta, wo sie nach Malta kamen und dann sind gewaltige Wunder durch sie passiert und das Erste, was die Leute dort auf der Insel gemacht haben, war, sie wollten Paulus und ich glaube, Silas war noch dabei und sie wollten ihnen Opfer darbringen. Das heißt, das war ihre Reaktion, ihre menschliche Reaktion. Sie sagten, wow, die Götter sind zu uns gekommen, sagten sie. Ja, und dann haben natürlich Paulus und Silas haben gesagt, nein, tut es nicht. Sie konnten mit Mühe davon abhalten, ihnen zu opfern. Das heißt, da muss was ausgegangen sein. Das machst du ja nicht einfach so, oder? Ich meine, das machst du ja nicht einfach so, dass du irgendwie zu irgendjemandem hingehst und sagst, hey, vielleicht bist du Zeus, vielleicht bist du Hermes oder was auch immer. Ja? Hermes Versand. Aber damals war es wirklich so. Die haben ja gesagt, der eine Zeus, der andere Hermes, weil der eine hat geredet, Paulus war Hermes, es war der Götterbote und den anderen Barnabas, ich glaube es war Barnabas, der andere, den haben sie dann für Zeus gehalten, weil der sozusagen der thronende Chef war und dann haben sie sich so betitelt. Ja? Also du darfst dich nicht wundern, wenn Menschen tatsächlich das Übernatürliche in dir sehen. Amen. Du musst immer demütig bleiben, dahingehend, dass du weißt, wer es ist, der in dir lebt und wer das möglich gemacht hat und dass es nicht dein natürlicher Mensch ist. Und es ist auch gut, dass du das unterscheiden kannst, deinen natürlichen Menschen und deinen geistlichen Menschen. Aber gleichzeitig ist es so, dass dein geistlicher Mensch tatsächlich unendlich herrlich ist. Amen. Herrlichkeit, allein das Wort Herrlichkeit trägt in sich, dass es sozusagen eigentlich keinen Ausdruck mehr dafür gibt. Wenn du im Natürlichen sagst, oh, ist das herrlich, dann heißt es so viel wie eigentlich mir fehlen die Worte. Das ist so unendlich, das ist so. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich sagen soll. Also sage ich herrlich. Ja. Und genau so sind wir als Söhne der Herrlichkeit grenzenlos. Amen. Weil Gott grenzenlos ist, weil in uns ein grenzenloser Gott lebt und weil wir von einem grenzenlosen Gott gelebt werden. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter, wo wir gelebt werden von einem grenzenlosen Gott, wo kein Blatt Papier sozusagen mehr zwischen uns und Gott passt. Kein Blatt Papier mehr, völlig eins mit ihm. Wir haben das letzte Mal, in der letzten Stunde haben wir gesprochen über diese Vollkommenheit. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter, in dem alles Richtung der Manifestation der Vollkommenheit strebt. Ja? Alles Richtung Vollkommenheit. Seid vollkommen, so wie ich vollkommen bin. Kolosser 2,9, in ihm seid ihr vollkommen gemacht. Amen. Das heißt, nichts weniger als Vollkommenheit ist das Ziel Gottes in diesem Zeitalter der Herrlichkeit. Dass wenn du über diese Erde gehst, dass tatsächlich nicht mehr genau, weißt du, dass Leute tatsächlich vielleicht nicht mehr genau unterscheiden können. Ist es jetzt noch ein Mensch oder ist es schon irgendwie ein anderes Wesen? Mach dich auf was gefasst. Wenn dir das unangenehm ist, dann musst du dich jetzt schnell ein bisschen dran gewöhnen, weil das wird mehr und mehr passieren. Amen. Ja, das wird mehr und mehr passieren, weil ich meine, als sie Jesus auf dem Berg der Verklärung sahen, da dachten auch Petrus und Johannes und Jakobus, dachten, ist noch ein Mensch oder was ist jetzt mit ihm? Verstehst du? Und das wird mehr und mehr passieren. Je mehr du gelebt wirst von Gott, je mehr du im Geist lebst, in seinem Geist lebst, umso mehr wird tatsächlich das geschehen, dass Menschen das beginnen wahrzunehmen und sagen, wow, was ist das? Aber du weißt, das bist nicht du dem Alten nach, sondern das bist du dem Neuen nach. Weißt du, im Himmel werden wir damit alle kein Problem haben, weil da wird die Herrlichkeit Gottes sowieso so extrem stark sein. Aber ich sage dir eins, jeder Einzelne von uns wird im Himmel auch gewaltig herrlich sein. Amen. Wir werden uns einander, im Himmel werden wir uns einander vollkommen im Geist sehen und werden wir staunen und sagen, wow, die Astrid, wow, diese Herrlichkeitsfrau, diese Herrlichkeitstochter, wow. Und du wirst ja im Himmel, wirst du ja alles sehen und wissen auch, was Gott in, weißt du, die Bestimmung, die vollkommene Bestimmung Gottes, die vollkommene, all das, was Gott durch und was Jesus durch diese Person hier auf der Erde tun konnte, das wirst du alles sehen und wirst sagen, wow. Herrlich. Amen. Schau mal deinen Nachbarn und sag, herrlich. Ja. Schau, du merkst schon, wenn dir das nur einer zuspricht, dann fängst du schon an zu strahlen. Amen. Ja, das ist genau das, was das Wort Gottes sagt, dass wir im Anschauen seines Bildes beginnen wir zu strahlen. Indem Gott uns das Bild der Herrlichkeit vor Augen führt, beginnen wir zu strahlen. Amen. Und Gott will tatsächlich in diesem Zeitalter der Herrlichkeit, oder sagen wir so, das Zeitalter der Herrlichkeit ist tatsächlich das Zeitalter, in dem wir als Söhne Gottes mehr und mehr permanent uns auf dieser Ebene des Geistes bewegen. Und damit sind tatsächlich auch das Thema, weißt du, Werke des Fleisches, Sünde und so weiter, weißt du, ist gar nicht mehr so stark unser Thema. Ich sag dir, immer weniger. Amen. Es ist das Thema am Anfang, wenn wir zu Jesus kommen, ist wichtig, dass wir gereinigt werden von all dem Schrott, was uns anhängt. Aber ich sagte, je mehr wir tatsächlich in dieser geistlichen Dimension leben, umso weniger wird es eine Rolle spielen. Also das ist das Ziel. Also wenn du nach 10 Jahren Christ immer noch ständig irgendwie deine Lebensbereinigungszettel wälzen musst, weil du immer noch von diesen Klöpsen befreit werden musst, von denen du hoffentlich schon vor deiner Taufe befreit worden bist, verstehst du, dann ist irgendwie die Entwicklung irgendwie nicht ganz gesund verlaufen an irgendeinem Punkt, verstehst du? Und dann brauchst du tatsächlich dringend dieses Leben im Geist. Amen. Weil ich lese dir es vor, was das Wort Gottes dazu sagt. Galater 5, Vers 16 heißt es ja bekanntlicherweise, sagt Paulus ja, ich sage aber, wandelt im Geist. Das heißt, wandelt gemäß der Realität eures neuen Lebens. Und dann sagt er weiter, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ihr werdet es nicht. Ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, denn diese sind nämlich einander entgegengesetzt. Also der Geist und das Fleisch sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Der neue geistliche Mensch will das Richtige. Das müssen wir auch mal glauben. Das muss mal deinem eigenen geistlichen Menschen glauben. Der Neue, dem Neuen, verstehst du? Nicht deinem Fleisch, aber deinem neuen Menschen musst du wirklich glauben, dass er das Richtige will. Amen, dass er Jesus lieben will, dass er die Menschen lieben will, dass er vorwärts gehen will, dass er das Reich Gottes bauen will, dass er demütig sein will und all diese Dinge und nicht die Werke des Fleisches tun will. Amen. Glaubt es. Der will das nicht. Verstehst du? Dann fallen auch schon mal solche Sprüche weg wie, ja, ich kann nicht anders oder sowas. Ich konnte nicht. Es kam über mich. Der Trieb kam über mich oder der Geist kam über mich. Also irgendein anderer Geist. Nein. Dein eigentlicher neuer Mensch will das nicht mehr. Und Paulus sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, dann seid ihr nicht unter Gesetz. Was so viel heißt wie, dann braucht ihr kein Gesetz mehr, das euch ständig sagt, oh, das ist aber nicht richtig, das ist nicht biblisch, das ist nicht biblisch, das ist nicht richtig. Das braucht ihr dann nicht mehr, wenn ihr durch den Geist geleitet sei. Denn offenbar, sagt er, also für jeden sowieso klar erkennbar, das ist auch interessant, er sagt, offenbar aber sind doch die Werke des Fleisches. Das heißt, jeder kann sehen, dass das nicht Gott ist. Jeder kann sehen, dass es Fleisch ist. Und dann sagt er, es sind Unzucht, ja? Also Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau, muss man dazufügen, ja? Ist offenbar ein Werk des Fleisches. Du musst jemand, der von neuem geboren ist, dem musst du nicht wirklich, eigentlich, wenn er tief in sich, in seinen neugeborenen Geist reinhört, dann musst du ihm nicht begründen, warum das ein Werk des Fleisches ist, sondern dann spürt er, dass es ein Werk des Fleisches ist. Amen. Wenn er wirklich von neuem geboren ist. Halleluja. Wenn er wirklich von neuem geboren ist. Amen. Weil ansonsten muss ich vielleicht noch bekehren. Halleluja. Also es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Und da kommen diese ganzen Werke. Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, also Streit, Eifersucht. Weißt du, Streit oder Eifersucht ist nie von Gott. Streit, das spürt sofort ein neugeborener Mensch. Ach, das ist ja nicht Gott. Ich kann mich doch nicht auf Streit einlassen. Ich kann doch nicht streiten, wenn ich im Geist lebe. Ich kann ja gar nicht streiten. Ich kann vielleicht klar sagen, so ist es. Und ich kann meinen Stand einnehmen, aber ich kann nicht streiten. Kann ich nicht. Amen. Oder kann hier noch jemand streiten? Es ist sehr ruhig hier drin irgendwie gerade. Es wird immer besser mit uns. Preist den Herrn. Halleluja. Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen. So, bist du mit mir? Komm, ich habe die Sicht und jetzt machen wir uns eins in dieser Sicht und dann machen wir eine Parteiung, damit endlich die da oben sehen, dass es hier nicht nur einer so sieht, sondern da gibt es natürlich noch mehrere und so weiter. Also das ist für mich immer ein guter Indikator, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, Pastor Georg, ich sehe das hier an dem Punkt, da habe ich mehr so die Vorstellung, was ja okay ist. Jeder kann ja mal eine Vorstellung haben. Aber wenn sie dann dazu sagen, ja, und da gibt's noch viele andere, die sehen das auch so, dann sage ich schon von vornherein, okay, den Geist kenne ich schon. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Amen. Weil wenn du eine Sicht hast, wenn du eine Meinung hast, dann kannst du ja dazu stehen, dass du eine Meinung hast. Dann musst du nicht mit fünf anderen kommen, wo du sagst, ja, die haben das auch. Ja. Parteiung, okay. Neidereien, Trinkgelage, okay. Ja. Völlereien, was heißt Völlereien? Fressgelage, auf Deutsch. Trinkgelage, Saufgelage, ja. Und dergleichen. Das heißt, er vertraut darauf, dass dein wiedergeborener Geist weiß, was dergleichen ist. Es ist keine vollständige Liste, sondern ich meine, diese Sache steht hier aber nicht drin. Er sagt, und dergleichen. Also gibt's auch noch so ähnliche Sachen. Gibt's einige ähnliche Sachen noch. Aber dein wiedergeborener Geist erkennt dergleichen. Ja. Und sagt, ja. Verstehst? Ja, okay. Preist ihn, ja. Sag mal, mein wiedergeborener Geist erkennt dergleichen. Weißt du da? Okay. Dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das heißt mit anderen Worten, das heißt nicht unbedingt, dass jeder, der mal irgendwie in einen Streit reingekommen ist, dann sofort in die Hölle geht, wenn er stirbt, sondern was damit gemeint ist, ist, dass wenn du dich in solchen Werken des Fleisches bewegst, kannst du das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, du kannst nicht seine Fülle genießen. Du kannst nicht hineinkommen in die Fülle der Segnung Gottes. Das ist nicht möglich. möglich. Du kannst nicht als ein Sohn der Herrlichkeit offenbar werden in diesen Werken des Fleisches. Es geht einfach nur mal. Es geht beim besten Willen nicht. Und dein Geist weiß es ja genau. Weil, ja, preis den Herrn. Okay. Und dann sagt er weiter, und jetzt kommt das Gute. Jetzt sagt er nämlich, die Frucht des Geistes aber ist. Halleluja. Und das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Amen. Das sind die Sachen, die in diesem Zeitalter der Herrlichkeit ganz in den Vordergrund kommen. Die Frucht des Geistes. Das heißt, die Frucht des Geistes sind die Dinge, wo dein Geist sofort spürt, ah, das riecht nach Gott. Amen. Das schmeckt nach Gott. Das eine ist vielleicht mehr eine Birne, das andere ist mehr ein Apfel, aber es schmeckt nach Gott. Das sind unterschiedliche Früchte, ja. Aber alles schmeckt nach Gott. Das schmeckt nach Gott. Und das Gegenteil davon schmeckt nicht nach Gott. Das ist auch klar. Das sind nämlich die Werke des Fleisches. Ja. Und dann fängt er an und sagt Liebe. Ja, Liebe widersteht oder Liebe ist im Widerspruch zu sämtlichen Werken des Fleisches. Du kannst eigentlich, wenn du sämtliche Werke des Fleisches nimmst, ja, dann wirst du feststellen, dass jedes einzelne Werk des Fleisches im Grunde genommen immer auf eine Abwesenheit von Liebe zurückzuführen ist. Auf die ein oder andere Weise. Deswegen sagt er auch an anderer Stelle, dass wer liebt, für der hat das Gesetz erfüllt. Amen. Weil du nicht gleichzeitig in der Liebe gehen kannst und in irgendeinem Werk des Fleisches gleichzeitig. Das geht tatsächlich nicht. Die Liebe ist tatsächlich die allumfassende, stärkste Frucht und all die anderen Früchte. So kannst du diesen Text eigentlich lesen, weil das im Zusammenhang der Bibel wird es deutlich, zum Beispiel 1. Korinther 13:13 und so weiter, wird deutlich, dass letztendlich die Liebe die allumfassende Frucht ist und all die anderen Früchte sind im Grunde genommen Begleitfrüchte, die mit am selben Baum wachsen, an dem die Liebe wächst. Amen. Also zum Beispiel Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja. Die Liebe ist tatsächlich die Frucht, die das alles zusammenfasst sozusagen. Ja, deswegen, wie gesagt, die Liebe ist, heißt es an einer anderen Stelle, die Liebe ist das Ende des Gesetzes. Amen. Das heißt tatsächlich, dass Zeitalter der Herrlichkeit, und das ist heute mein Punkt, das Zeitalter der Herrlichkeit. Ich habe letzten Samstag schon ein bisschen begonnen, auf der Konferenz über das Thema zu sprechen. Aber das Zeitalter der Herrlichkeit ist tatsächlich definitiv das Zeitalter der Liebe. Amen. Diese Bewegung der Herrlichkeit wird gekennzeichnet in allererster Linie durch Liebe. Denn wie ich gesagt habe, wir werden in diesem Zeitalter von Gott gelebt und Gott aber, 1. Johannes 4,16, ist Liebe. Amen. Sag mal, Gott ist Liebe. Amen. Und damit, wenn du eins bist mit Gott und er in dir lebt und du in ihm, dann bist auch du Liebe. Amen. Ist dein neues Wesen. Ist dein neues Sein. Dein neues Sein ist Liebe. Sag mal, ich bin Liebe. Also nicht nur ich habe Liebe, sondern Liebe ist mein neues Sein in Christus, ist mein Sein, ist mein eigentliches Wesen. Ja, sagst du, ich fühle das aber gar nicht immer. Ich habe manchmal Regungen, die sind ja wirklich also jetzt nun gar nicht irgendwie total der Liebe gemäß, fühle ich auch manchmal diese komischen Regungen. Ja, trotzdem, das ändert nichts daran, ist trotzdem dein Sein. Amen. Es ist dein Sein. Dein Sein ändert sich nicht deswegen, nur weil du mal plötzlich andere Gefühle hast. Mhm. Wie von euch wissen, dass Sein kein Gefühl ist. Verstehst du? Du bist, was weiß ich, du bist die Tochter oder der Sohn deiner Eltern, aber es ist ja auch nicht gesagt, dass du dich immer so fühlst. Ja, ich fühle mich jetzt gerade total einfach wirklich als, ich fühle mich jetzt total als ein Karl jetzt gerade, als Beispiel. Ich meine, man kann sich nicht immer so fühlen, trotzdem bist du es, weil es dein Sein ist. Ja. Und genauso ist es mit der Liebe. Die Liebe ist dein Sein. Römer 5,5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, sie ist da drin. Sie ist, ja, und sie ist tatsächlich noch mehr als nur ausgegossen. Sie hat uns tatsächlich übernommen. 2. Korinther 5,14 heißt es, die Liebe Christi überwältigt uns, drängt uns, übernimmt uns, hat uns übernommen. Amen. Die Liebe Christi in dieser Bewegung der Herrlichkeit übernimmt die Liebe Gottes uns. Amen. Nicht wir übernehmen die Liebe übrigens, sondern die Liebe übernimmt uns. Das heißt, wir sind nicht Manager der Liebe. Wir sind nicht Kontrolleure der Liebe. Wir sind auch nicht in dieser Herrlichkeitsbewegung, wir sind auch nicht Leute, die an Menschen appellieren, dass sie lieben sollen. Es wäre halt schon gut, wenn wir uns ein bisschen mehr lieben würden. So. Wäre doch einfach. Also das kannst du 50 Jahre predigen und es ändert sich überhaupt nichts, weil jeden Sonntag sagen die Leute wieder in ihrem Verstand, ja, recht hat er. Aber wenn du sie nicht befähigst, tatsächlich, indem du ihnen ein Bewusstsein baust, wer sie sind, indem es nicht zu einem Teil von ihnen selber wird, weißt du, dann hast du wieder einen Appell gehört und am Sonntagabend hast du den Appell schon wieder vergessen, spätestens dann, wenn irgendwie dein Kind oder dein Ehemann oder wer auch immer kommt und wieder den Trigger zieht. Hast du es wieder vergessen und dann wieder. Dann ist schon wieder Werk des Fleisches. Aber preist den Herrn, in dieser Bewegung der Herrlichkeit geht es nicht um Tun in erster Linie, sondern es geht um Sein. Das Tun kommt aus dem Sein. Nicht ich bin ein Sohn, weil ich liebe, sondern ich liebe, weil ich ein Sohn bin. Amen. Ich diene, weil ich ein Sohn bin. Das ist das, was Astrid vorher gesagt hat. Ich diene deswegen, weil ich ein Sohn bin. Nicht, ja, okay, jetzt diene ich, ja, jetzt bin ich ein wirklicher Sohn. Doch, also seitdem ich im Kaffeedienst bin, fühle ich mich wirklich jetzt echt auch als ein Sohn. Ja. Davor war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich wirklich ein Sohn bin, aber jetzt, wo ich in diesem Dienst bin, jetzt fühle ich mich wirklich als ein Sohn. Ich sag dir eins, wenn du dich nicht als ein Sohn siehst, während du noch völlig, was weiß ich, keine Ahnung, du kommst vielleicht, wo auch immer du herkommst, weißt du, wenn du dich nicht als einen Sohn fühlst, während du noch völlig irgendwo jenseits von Gut und Böse bist, dann wirst du dich nie als einen Sohn sehen. Amen. Das heißt, entscheidend ist, dass du dich als einen Sohn siehst, auch dann, wenn du mit deinem eigenen Versagen konfrontiert bist. Und dass du dir bewusst machst, hey, das ist nicht, was ich bin. Und gleichzeitig aber auch darauf bestehen bleibst und sagst, hey, das Seele, das bin ich nicht. Seele, bei Söhnens macht man das nicht. Das ist so wie in der Familie, sagt man, ja, also wir Meyers, wir machen sowas nicht. Ja? Das war so witzig, ich hab's mal mitgekriegt bei den Töchtern vom David Herzog, hat die eine Tochter zu einer anderen, die irgendwas Dummes gemacht hat, die Jüngste mit 15 hat sie zu ihr gesagt, weißt du nicht, dass du eine Herzog bist? Also, das als Beispiel, weißt du, für ein Bewusstsein. Ich weiß jetzt nicht mehr, worum es da genau ging. Auf jeden Fall war das irgendwas, was Herzogs halt nicht machen. Amen. Und so gibt es einfach Dinge, die gibt es bei Söhnens nicht. Ist es nicht gut, dass du zu Söhnens gehörst? Du gehörst zu den Söhnen. Amen. Und bei Söhnens gibt es bestimmte Dinge einfach nicht. Die macht man nicht, die denkt man nicht, die glaubt man nicht, die gehören einfach nicht zu uns. Amen. Zum Beispiel Unzucht, Unreinheit, Hadereien, Streitereien, Völlereien und so weiter. Die gehören einfach nicht zu uns. Das passt einfach nicht zu uns. Amen. Das ist zu Söhnens. Ist gut, ne? Du hast einen neuen Namen bekommen. Kannst jetzt sagen, wenn du nach Hause gehst oder am Video das gehört hast, kannst du deinen Freunden sagen, weißt du was, ich gehöre zu Söhnens. Wissen sie zwar vielleicht nicht, was es bedeutet, aber bei Söhnens regiert die Liebe. Amen. Söhnens sind von der Liebe regierte Personen, Persönlichkeiten. Bei Söhnens hat alles außer der Liebe keinen Zutritt. Das lassen wir nicht in unser Haus hinein. Amen, oder? Jede Familie hat auch bestimmte Grenzen, was sie in ihr Haus hineinlässt. Die einen so, die anderen so. Ich weiß noch, während meinem Studium, da habe ich zur Untermiete gewohnt in einem Haus, das gehörte einem Philosophieprofessor und mit seiner Familie, die wohnt da, ich wohnte unten im Keller und dann habe ich einen Hauskreis begonnen damals mit Irina und einer der ersten Gäste, die wir eingeladen haben, war ein Penner von der Straße in Stuttgart, der kam zu uns in den Hauskreis. Und dann habe ich schnell gelernt, dass in dieser Familie dieses Philosophieprofessors oder im Haus dieses Philosophieprofessors bestimmte Leute nicht unbedingt erwünscht sind. Weil er gesagt hat, nein, das ist so, aber ich meine, der stank wirklich, muss man wirklich sagen, also wirklich extrem. Ja, Aber wir hatten halt einfach ein Herz für ihn. Und er hat auch nicht viel mitgekriegt von unserem Hauskreis. Erinnere ich mich dran, es war nämlich immer so, der hatte wirklich einen Geist. Das war immer so, er war Alkoholiker natürlich. Und er war es immer so, der war immer total munter, so lang, bis es geistlich wurde. Sobald man begann mit Lobpreis, dann schlief der weg auf meinem Bett, pennte der weg. Und sobald dann der geistliche Teil beendet war und es wieder ums Essen ging oder ums normale Reden oder so, dann war er wieder wach. War ein ganz interessanter Gast. Aber als ich dann das Gesicht des Philosophieprofessors gesehen habe, wie er mir dann bedeutet hat, dass das nicht so ganz in seinem Sinn ist, da wusste ich, okay, hier in diesem Haus geht es offensichtlich nicht. Ja. Ich meine, schade, wenn es mein Haus gewesen wäre, wäre es gegangen, aber es war halt nicht mein Haus. Ja. Insofern, ja. Und so ist es bei Söhnens auch. Bestimmte Sachen kommen rein und andere Sachen kommen nicht rein. Also Penner kommen bei uns rein. Ja. Ist kein Problem. Amen. Wollte ich nur gesagt haben, also. Weiß den Herrn, wenn sie dafür offen sind. Ja, klar, natürlich, wenn sie natürlich nur stören, dann muss man sich's auch überlegen. Aber normalerweise gehe ich davon aus, dass sie von Jesus berührt werden und verändert werden. Also sind sie willkommen, verstehst du? Andere Sachen sind nicht willkommen, zum Beispiel Richtgeist. Richtgeister sind nicht willkommen. Oder Unglauben oder Hass und Zwietracht oder was auch immer. Das ist alles nicht willkommen. Amen. Weil bei Söhnen kommen bestimmte Sachen rein und andere kommen nicht rein. Also haben wir uns entschieden, bei uns kommt das rein, was bei Söhnen reinkommt. Und das nicht rein, was bei ihnen nicht reinkommt. Sprich, all das, was Gott sagt, das zu diesem Leben gehört, das gehört zu uns. Und all das, was Gott nicht sagt, das zu diesem Leben gehört, gehört halt nicht zu uns. Und die Liebe gehört definitiv zu uns. Amen. Sag mal, die Liebe gehört zu mir. Halleluja. Und ich habe es am Samstag habe ich schon gelehrt auf der Konferenz habe ich schon darüber gelehrt und gesagt, ja, entscheidend wichtig ist natürlich, wenn wir über Liebe sprechen, ist, dass wir festhalten, dass es nicht um eine menschliche Liebe geht. Amen. Es geht nicht um die Liebe, so wie die Menschen von der Liebe sprechen, sondern es geht tatsächlich um genau die Liebe, von der Jesus spricht in Johannes 13 Vers 34 bis 35, wo es heißt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, wie ich, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zur Liebe. Die Liebe zu verstehen, die Liebe Gottes zu verstehen, befindet sich in diesen zwei Worten. Wie ich, Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe, so liebt auch ihr einander. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja? Wie ich, das ist der Schlüssel. Sag mal, wie ich. Amen. Damit kannst du alles andere aushebeln. Ja? Kannst du, wenn Leute zu dir kommen und sagen, Unzucht kann keine Sünde sein, weil ich liebe diese Frau einfach so. Das ist nur Liebe zwischen uns. Es ist einfach nur totale pure Liebe. Dann kannst du einfach sagen, passt es zu dem, was Jesus sagt, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Wie hat denn Jesus uns geliebt? Jesus hat uns geliebt mit reiner, völliger Hingabe. Nicht mit irgendeinem einem Rest von Egoismus. Amen. Und mir kann niemand erzählen, dass es frei von Egoismus ist, wenn zwei ihre jeweilige Sexualität voneinander genießen, ohne dabei bereit zu sein, füreinander Verantwortung zu übernehmen, sprich eine Entscheidung füreinander zu treffen. Das ist nicht frei von Egoismus. Das kann mir niemand erzählen. Das ist nicht frei von Egoismus, sondern es geht um Bedürfnisbefriedigung. Amen. Um das geht es. Vielleicht nicht nur, du hast auch andere Motive vielleicht, aber definitiv auch. Amen. Und deswegen ist es halt nicht, wie ich euch geliebt habe. Es ist halt nicht diese Ebene von wie ich euch geliebt habe. Preis den Herrn. Also so kannst du es unterscheiden. Wie ich euch geliebt habe, ist der Schlüssel. Und jetzt schauen wir uns zum Schluss, wir machen das nächste Mal weiter auf jeden Fall mit dem Thema, aber zum Schluss schauen wir uns wenigstens noch eine Bibelstelle an, ein Bibeltext, der uns das deutlich macht, das wie ich euch geliebt habe, wie liebt uns Jesus. Und da passt es auch super zu dem, was Astrid heute gesagt hat, weil eigentlich die Liebe und die Demut, das ergänzt sich super. Mir wurde es erst bewusst, als Astrid gelehrt hat, wie stark das eigentlich zusammenpasst. Wenn du das, dir das Vorbild von Jesus nimmst. Ja? Philipper Kapitel 2 heißt bei mir in der Überschrift in der Elberfelder Aufforderung zum Glaubensleben nach dem Vorbild Christi. Amen. Also hier hast du das Vorbild von Jesus. Und da heißt es, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Welche dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe? Die Gesinnung und die Liebe von Jesus. Sagt er, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut, Halleluja, da haben wir sie wieder, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und jetzt kommt's. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und jetzt kommt die Gesinnung. Jetzt kommt die Gesinnung der Liebe. Ja, die Gesinnung der Liebe von Jesus. Das heißt nämlich, der in Gestalt Gottes war, aber es nicht für einen Raub hielt, oder man kann sagen, der es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, also der die höchste Stellung hatte, mit anderen Worten, aber der nicht an dieser Stellung festgehalten hat, sondern anstatt an dieser Stellung festzuhalten, hat er sich selbst zu nichts gemacht, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Amen. Da hast du das Wesen der Liebe Gottes. Amen. Das Wesen der Liebe Gottes besteht darin, im sich selber entäußern. Was heißt es, sich selber entäußern? Heißt, loslassen von all dem, was dir vielleicht irgendwie kostbar sein könnte. Heißt es im Ergebnis, dass du einfach alles verlierst, wenn du der Liebe folgst? Scheinbar im ersten Moment. Aber am Ende gewinnst du alles. Warum? Weil auch Jesus am Ende alles gewonnen hat. Lies weiter, Philipper 2, Vers 9. Darum, nämlich weil er sich selber erniedrigt hatte, gehorsam geworden ist bis zum Kreuz, ja zum Tod am Kreuz, heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Soll ich dir was sagen? Liebe gibt dir Autorität. Amen. Liebe wie Jesus, und das kann man nicht unbedingt immer äußerlich erkennen oder sehen, das kann man auch nicht unbedingt äußerlich beurteilen, ob jemand darin lebt oder nicht, so leicht. Du kannst es an den Früchten sehen, aber du kannst es nicht unbedingt sehen, wie, weil du schaust ja nicht dahinter, hinter was in seinem Herzen abgeht. Aber die Frucht von echter Liebe, wie Jesus geliebt hat, ist unendliche Autorität. Ja, er hat Jesus den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und ich sage dir eins, er hat dir denselben Namen gegeben, er hat ihn dir anvertraut. Wenn du dich identifizierst mit der Liebe von Jesus, dann ist genau die gleiche Autorität deine Autorität. Die Liebe lässt all das los, ist bereit, all das loszulassen, was ihr selber vielleicht wichtig erscheinen könnte oder was ihr selber kostbar erscheinen könnte, ist bereit, alles loszulassen. Weißt du, egal, was es ist, dein Geld, deine Zeit, deine Kraft, dein Leben, einfach deine Lebenszeit, was auch immer. Du lässt es los, aber du gleichzeitig, ich sag dir das Wort Gottes, am Ende gewinnst du umso mehr. Amen. Du gewinnst alles. Und zwar nicht erst am Ende deines Lebens, aber nicht, also die Belohnung kommt nicht erst im Himmel, sondern die kommt auch schon hier. Es beginnt schon hier. Wenn du hier Samen der Liebe säst, wirst du auch hier bereits ernten. Amen. Klar, wenn du erst in der letzten Stunde vor deinem Tod beginnst zu lieben, dann wirst du wahrscheinlich das meiste in der Ewigkeit ernten, das ist klar. Weil du hast wenig Gelegenheit. Aber wenn du früh damit beginnst, hast du auch viel Zeit, um zu ernten. Amen. Also beginn früh. Halleluja. Dann hast du viel zu ernten. Preist den Herrn. Loslassen. Loslassen zum Beispiel von Selbstkontrolle. Das ist auch ein Loslassen. Selbstkontrolle. Ja, ich habe es im Griff. Jesus hätte sagen können, zu Rechten des Vaters, ich habe es im Griff. Ich sitze ja eh schon da oben. Also ich habe es im Griff. Also ich habe es nicht nötig, jetzt mich da herabzulassen. Ich habe es ja eh im Griff. Ja. Aber weißt du, was ist das Ergebnis, wenn du deine Selbst- und Eigenkontrolle loslässt? Das Ergebnis ist, dass du von Gott übernommen und kontrolliert wirst. dass dich Gott lebt, so wie wir es vorher gesagt haben, dass du zu einem wirst, der von Gott gelebt wird, weil du deine Eigenkontrolle losgelassen hast. Und das wiederum bedeutet, dass ein Leben hervorkommt in unendlicher Stärke, unendlicher Autorität. Und weißt du, Autorität, wie heißt es hier? Im Himmel, im Irdischen und im Unterirdischen. Amen. Jemand hat mal gesagt, ein bekannter Mann Gottes, mit dem wir uns mal unterhalten haben, hat gesagt, nach der Liebe Gottes zu den Menschen und zu Gott in deinem Herzen zu streben, mehr als nach der Kraft Gottes in deinen Händen, wenn du Leuten dienst, setz die Salbung Gottes frei. Amen. Mehr als alles andere. Weil es gibt dir Autorität. Weißt du, wenn ein Dämon einem Liebenden begegnet, keine Chance. Amen. Wenn ein Dämon, wenn eine Krankheit einem Liebenden begegnet, keine Chance. Amen. Übernommen von Liebe bist du tatsächlich unschlagbar. Wie viele von euch wollen unschlagbar sein? Die Liebe versagt niemals, heißt es 1. Korinther 13, 8. Das heißt, in der Liebe bist du tatsächlich absolut unschlagbar. Ja, es kostet den Preis, diese Entscheidung zu treffen. Im Grunde genommen ist es wieder die Entscheidung, von der Astrid auch gesprochen hat, nämlich die Entscheidung, sich zu beugen. Sprich, einfach zu sagen, okay, wenn es jetzt so ist, dann lasse ich das jetzt einfach los. Ich lasse zum Beispiel auch los, mein Bedürfnis, Recht zu haben. Ich meine, wie von euch wollen gerne Recht haben? Naja, also ich meine, das ist normal. Ne? Aber manchmal muss man sein Bedürfnis, Recht zu haben, einfach loslassen. Sozusagen einfach opfern. Auch das Recht, sauer zu sein, muss man manchmal opfern. Ja? Das Recht, rachsüchtig zu sein, muss man opfern. Ja? Um umso mehr Autorität im Geist zu gewinnen. Um umso mehr sich für den Sieg zu qualifizieren. Um umso mehr den Durchbruch, ein Kanal zu sein für den Durchbruch. Amen. Verzicht auf das Machtausüben. Das ist auch ein guter Verzicht. Jesus hat darauf verzichtet, seine Macht auszuüben. Weißt du, wo du es ganz deutlich sehen kannst? In Matthäus 26, 53, wo Petrus Jesus verteidigen wollte gegen die Schergen der hohen Priester und dem einen das Ohr abgeschlagen hat. Ja? Und dann hat er ihn gescholten und hat gesagt, weißt du nicht oder meinst du nicht, dass ich nicht meinen Vater im Himmel bitten könnte und dass er mir sofort 12 Legionen Engel senden würde, die mich optimal verteidigen? Mit anderen Worten, er war sich vollkommen dessen bewusst, er hat ja alle Macht, er hat ja alle Power, aber er hat darauf verzichtet, diese Macht auszuüben. Warum hat er darauf verzichtet, diese Macht auszuüben? Weil er ein größeres Ziel hatte, weil er auf den ultimativen Sieg zugestrebt ist, weil er eben nicht nur einfach als ein normaler Mensch eines Tages sterben wollte, sondern weil er wusste, er hat eine Mission, nämlich diese Menschheit zu erlösen. Und er wusste, eines Tages wird die ganze Welt von meinem Namen erfüllt sein, weil ich tatsächlich für diese ganze Menschheit die Erlösung bewirkt habe und mein Name zum Namen über alle Namen geworden ist, gerade weil ich im entscheidenden Moment darauf verzichtet habe, meine Macht auszuüben. Amen. Halleluja. Weißt du, du musst schon manchmal genau unterscheiden. Ist jetzt dran wirklich auch deine Position oder die Macht, die du vielleicht in einem bestimmten Bereich hast, was weiß ich, im Geschäft oder sonst irgendwo, ist es an der Zeit, das auszuüben oder ist es nicht an der Zeit, das auszuüben? Manchmal ist der Weg, darauf zu verzichten. Amen. Auch deine eigene Power auszuüben. Ja, wenn ich nur kräftig auf den Tisch haue, dann werden sie schon alle merken, dass es so nicht geht. Vielleicht. Vielleicht geht es aber auch nach hinten los. Ich sage dir eins, den garantierten Sieg hast du in der Liebe. Amen. Und damit sage ich nicht, dass die Liebe nicht auch ein klares Wort sagen kann. Verstehst du? Weil die Liebe nimmt ja auch auf sich, dass sie sozusagen erlebt, dass alle rufen, kreuzige ihn. Ich meine, das war auch die Liebe. Ich meine, Jesus hat klare Worte gesprochen, ist ja ganz klar. Sonst hätte auch niemand gerufen, kreuzige ihn. Wenn er nur irgendwie so ein Wischiwaschi, Wimpi-Wimpi gewesen wäre, der irgendwie, was weiß ich, so der Hippie mit den Sandalen oder so, verstehst du? Der irgendwie da rumläuft und sagt, hey, Peace, Leute, oder so irgendwas. Also dann hätte ihn niemand kreuzigen wollen. Weißt du, irgend so ein allgemein Friedensschwätzer, den will niemand kreuzigen. Ja. Peace, brother. Jesus war schon sehr klar in manchen entscheidenden Momenten. Halleluja. Preis den Herrn. Ich glaube zum Beispiel, das kommt mir jetzt gerade an dieser Stelle, wir müssen unseren Stand weiter einnehmen, sage ich an dieser Stelle, was dieses Gesetz angeht, wovon wir gesprochen haben bei der Pfingstkonferenz. Ja, dieses Gesetz, Verbot der sogenannten Konversionstherapie von Homosexuellen und Lesben und so weiter. Wir haben gebetet bei der Pfingstkonferenz. Tatsächlich ist die Sache ja verzögert worden. Das sollte eigentlich schon im Sommer durchkommen. Aber es hat sich irgendwie verzögert. Aber jetzt ist dieses Gesetz wieder neu auf dem Tisch. Und tatsächlich, ich habe es mir angeschaut, was sie da vorhaben. Das Ergebnis wäre tatsächlich, wenn dieses Gesetz durchkommt, das wäre das erste Mal seit 1945, dass tatsächlich die freie Religionsausübung in Deutschland in einem gewissen Bereich eingeschränkt werden würde. Das wäre die Konsequenz, weil es steht ausdrücklich drin, dass sogar nicht nur irgendwelche psychotherapeutischen Behandlungen oder sowas verboten werden, die Homosexuelle versuchen zu therapieren, sondern ausdrücklich auch seelsorgerliche Gespräche mit aufgenommen werden. Das heißt, in Zukunft wird es so sein, wenn dieses Gesetz durchkommt, würde es so sein, dass wir zum Beispiel, wenn wir hier einfach im Heilungsteam, wenn jemand kommt und sagt, ich bin homosexuell und dann sage ich, okay, dann bete ich und bin die unreinen Geister, dann kann hinterher jemand kommen, insbesondere wenn jemand unter 18 ist, da ist es ganz heiß mit dem Gesetz, dann muss ich eigentlich vorher unterschreiben lassen, dass einen ganzen Zettel unterschreiben lassen, womit er bestätigt, dass er total informiert ist, dass das sowieso alles nichts bringt, so ungefähr, oder dass das wissenschaftlich nicht erwiesen ist, dass das was hilft und so weiter. Aber dass er trotzdem möchte, dass ich für ihn bete, so ungefähr. Also in diese Richtung geht das Ganze. Also es ist schon echt heftig. Und ich sag dir, da müssen wir unseren Stand einnehmen. Amen. Da nehmen wir auch unseren Stand. Weißt du, und da ist mir vollkommen egal, was irgendjemand denkt oder sagt. Weißt du, wir müssen nicht allen Menschen gefallen. Sie mögen es verstehen, sie mögen es nicht verstehen. Eines Tages werden sie es eh verstehen. Weil ich sag dir eins, eine Gesellschaft, die diese Verblendung zulässt auf die Dauer, hat keinen Bestand. Weil sie ist auf Lüge gegründet. Amen. Das ist einfach nicht die Wahrheit. So einfach. Also, nehmen wir unseren Stand ein. Halleluja. Ach, pass auf, jetzt ist kurz, ist eh schon kurz vor 10. Nehmen wir doch einfach gerade jetzt unseren Stand ein. Enden wir doch damit. Das ist so ein gutes Ende für die Liebe. Halleluja. Wir nehmen unseren Stand, also nicht das Ende der Liebe, sondern das Ende, das Thema. Verstehst du, wo wir sagen, jawohl, wir nehmen unseren Stand ein. Aus Liebe nehmen wir unseren Stand ein für unser Land, Vater, weil wir sind dankbar wirklich für 74 Jahre Religionsfreiheit in Deutschland, freie Ausübung des christlichen Glaubens mit all dem, was die Bibel sagt und mit all dem, was die Bibel will. Wir danken dir, Vater, für diese 74 Jahre, Herr, wir preisen dich dafür und wir nehmen jetzt einfach gemeinsam in Autorität und in Einheit unseren Stand ein und wir sagen, diese Freiheit der Religionsausübung wird nicht angetastet, wird nicht beschränkt in Jesu Namen, was auch immer dazu nötig ist, Herr, Vater, wir setzen einen Stopp frei für dieses Gesetz, was auch immer notwendig ist, damit dieses Gesetz nicht nur weiter verzögert, sondern endgültig gestoppt wird und vom Tisch kommt, der ganze dahinterstehende Geist runterfällt in Jesu Christi Namen. Wir nehmen darüber Autorität jetzt, Herr, in Jesu Namen, Vater, wir sagen nicht in Deutschland, wir sagen keine Einschränkung der Religionsfreiheit in Deutschland. Wir sagen Nein zu diesem Geist der Unterdrückung der Wahrheit in Jesu Christi Namen. Wir sagen Nein dazu und wir sagen dieses Nein nicht einfach nur als Menschen, die irgendeine Meinung haben, sondern wir sagen dieses Nein als Söhne der Herrlichkeit, denen der Name gegeben ist, der über jeden Namen ist, in dem sich jedes Knie beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist. Halleluja. Und so sagen wir in dem Namen, der über alle Namen ist, in dem Namen Jesus, wir sagen Stopp für dieses Gesetz. Stopp für jede Einschränkung der Religionsfreiheit in Deutschland. In dem Namen Jesu Christi. Wir sagen Nein, nicht in unserem Land. Wir dulden es nicht. Was auch immer notwendig ist, Herr. Segne den Gesundheitsminister, segne die Regierung, segne alle Beteiligten, Herr. Aber hindere sie daran, dieses Gesetz in irgendeiner Form durchzubringen. In Jesu Christi Namen. Amen. Halleluja. Preis den Namen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Und jetzt haben das über 400 Söhne, 400, was weiß ich, 30 Söhne oder so, die hier zuschauen und mit zugeschaltet sind, haben das in Einheit gebetet. Ich sag dir, das hat Power. Aber ich glaube, dass auch noch viele andere Christen beten und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man wirklich auch den Leib Christi da mobilisiert und ich sage, jawohl, da müssen wir einstehen. Weil es gibt andere Sachen, die sind Ablenkungen, aber das ist tatsächlich ein Punkt, wo es wirklich um was geht, wo es um was Entscheidendes geht, wo es darum geht, ob eine entscheidende Tür aufgetan wird in unserem Land für die Einschränkung von Religionsfreiheit oder nicht. Und wir sagen Nein. Amen. In Liebe, in Klarheit, in Autorität. Nicht. Non. No. und so weiter. In allen anderen Sprachen auch. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Das nächste Mal machen wir weiter mit dem Thema Liebe. Jetzt hast du noch die Möglichkeit zu säen, hinein in das Reich seiner Liebe. Ein Liebender ist ein Geber, das ist sowieso klar. Deswegen ist auch klar, wenn Leute ein Problem haben im Geben generell, auch in Finanzen, dann ist einfach dieses Bewusstsein noch nicht wirklich durchgedrungen. Also mach dir bewusst, ich bin ein Sohn der Liebe und damit bin ich ein Geber. Und jetzt sage ich einfach, als dieser Sohn der Liebe, als dieser Geber, Herr, was möchtest du, dass ich heute Abend geben soll? Was möchtest du, dass ich heute Abend säen soll? Und das, was er dir zeigt, das tust du in Jesu Namen. Und wenn du eine Verpflichtungserklärung möchtest, dann streckst du deine Hand aus und dann kommen die Ordner vorbei und geben dir die Verpflichtungserklärung. Und wenn du in bar geben möchtest, gibst du in bar. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt heute PayPal auch haben, aber das brauchen wir vielleicht jetzt auch heute nicht unbedingt. Und dann kannst du einfach geben, so wie Gott dir das aufs Herz legt. Preis den Herrn. Okay, braucht jemand noch eine Verpflichtungserklärung? Dann streckt einfach eure Hand aus, damit sie es sehen können. Okay, und dann schreibst du den Betrag drauf, den er dir gezeigt hat. Und wir geben die Eimer durch und geben gemeinsam. Und während ihr gebt, lese ich euch noch ein paar tolle Zeugnisse vor, von dem einfach, was auch am letzten Wochenende passiert ist. Wie viele von euch waren gesegnet letztes Wochenende? Ja, das war, glaube ich, wirklich das stärkste Wochenende, das wir jemals hatten bei Glory Life. Und es war wirklich ein Meilenstein für das Wirken Gottes auch. Ich glaube nicht mal nur in unserem Land, sondern auch noch darüber hinaus für viele Länder. Und jeder, der dabei war, kann das sicherlich bestätigen. Und es sind gewaltige Sachen passiert, auch konkrete Wunder und Zeugnisse, die passiert sind. Zum Beispiel habe ich hier ein Zeugnis von jemand. Sie listet auf einfach all das, was bei ihr sich verändert hat an diesem Wochenende. Und sie sagt zum einen, seit diesem Wochenende ist mehr Lebenskraft in mir. Sie konnte gestern wieder trainieren im Fitnessstudio, was vorher kaum noch ging, weil sie dann 2 Tage lang K.O. war. Preist den Herrn, also mehr Power. Dann sagt sie, mehr Freude ist in mir. Dann sagt sie, im Lobpreis am Samstag kam ich so hoch wie nie in der Anbetung. Meine Stimme war ganz anders und kräftiger, voller Vollmacht und meine Arme gingen nicht mehr runter. Bis auf den Sitzplatz. Sie wollten einfach nicht runter und taten nicht weh. Dieser Zustand hielt wohl circa 45 Minuten an. Das ist der Hammer, ne? 45 Minuten so, ohne dass die Arme wehtun, ist auch übernatürlich. Die Antwort darauf war, dass jemand aus Hamburg, aus dem Lobpreisteam, mich später fragte, ob ich weiß, wer hinter mir war im Lobpreis. Ich sagte nein und sie war so begeistert davon, dass sie einen großen Engel hinter mir stehen sah. Preis den Herrn. Also durch die Gegenwart des Engels gingen die Arme nicht mehr runter. Und in dieser Zeit, sagt sie auch, bekam ich eine Erweiterung der Zungensprache, die auch nur so floss. Dann schreibt sie weiter, das Wort der Erkenntnis mit dem 31.12. ist für mich ganz wichtig gewesen und auf meine Haussituation bezogen. Du sagtest, ich werde als Sieger über diese Schwelle gehen. Dann, meine Tochter bekam eine starke Prophezeiung, dass sie eine starke Lobpreiserin ist. Ich bekam ebenfalls mächtige Inspiration zu durchgehendem Lobpreis und Anbetung im Haus und außerhalb und möchte jetzt meine Orgel und Gitarre aktivieren. Nach deinem Gebet für Immunsystem sind die Autoimmunreaktionen bereits weniger geworden. Meine Rippenheilung ist vollendet worden und ich bin auch dankbar für eine Heilung von einem Trauma, das ich aufgrund eines Unfalls aus dem Jahr 1996 oder 1997 hatte. Preist den Herrn. Amen. Das ist schon mal gewaltig. Halleluja. Gott war ganz offensichtlich mächtig am Wirken hier. Am 22.10. hatte ich einen Schlaganfall, wo meine ganze rechte Seite wie gelähmt war. Ich konnte nicht mehr laufen. Und auch meine rechte Hand war kraftlos. Auch mein rechtes Auge war blind. Mein größter Wunsch war, dass ich an der Konferenz teilnehmen kann. Und dies wurde mir möglich gemacht, also vom Krankenhaus. Preis den Herrn. Ich sagte sogar zu den Ärzten, dass ich am Wochenende zu einem Seminar fahren werde und ich dort die beste Reha, die es nur geben kann, haben werde. Ich habe mein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt. Schon am Samstagabend, als 2 vom Heilungsteam für mich gebetet haben, wurde mein Auge geheilt. Ich konnte wieder alles deutlich sehen. Ich war total berührt. Am nächsten Tag hat nochmals jemand für mich gebetet, dass ich wieder richtige Kraft zum Laufen habe und auf einmal hat mein ganzes Bein zu zucken angefangen. Es war auch total heiß geworden. Am Abend hat dann auch nochmal Irina für mich gebetet. Am Morgen früh bin ich aus dem Bett gestiegen und ich stellte fest, dass ich wieder ganz normal laufen kann. Danke, Vater, für meine Heilung. Dir gebührt alle Ehre. Preist den Herrn. Noch ein Zeugnis. Es ist einfach unbeschreiblich, was Gott an mir bewirkt hat. Jetzt kann ich diese Zeilen ohne Brille an euch schreiben und auch noch sehr genau die Buchstaben erkennen. Das wäre vor dem Wunder, das am Sonntag geschah. Sie hat am Sonntag hier auch schon Zeugnis gegeben. Es wäre vor dem Wunder, das am Sonntag geschah, noch undenkbar gewesen. Zuerst hat Gott meinen Blick ins Weite geschärft, als Pastor Georg das Wort der Erkenntnis für Augen bekam. Ich merkte, dass ich die Leute auf der Bühne auf einmal ohne Brille scharf sehen konnte, die ich sonst ohne Brille nur verschwommen sah. Das ließ mich denken, dass ich schon komplett geheilt wäre. Von daher kam erst eine kleine Enttäuschung, als ich beim Lesen in meiner Bibel merkte, dass die Augen schon noch angestrengt und die Scharfeinstellung in der Nähe noch nicht ganz da ist. Trotzdem ließ ich die Brille weg, weil ich so erstaunt war, wie viel sich schon in die Ferne verändert hatte. Wenig später bekam dann David Herzog noch ein weiteres Wort der Erkenntnis für Menschen, die beim Lesen noch Schwierigkeiten mit dem Sehen hatten. Wieder meldete ich mich und erlebte, dass ich auf einmal ohne jede Anstrengung das Kleingedruckte auf einer Bonbonpackung, die ich in der Hosentasche hatte, lesen konnte. Da wir vorne standen und meine Bibel am Platz lag, war das in dem Moment für mich das einzig Greifbare zum Testen. Dann am Platz konnte ich völlig entspannt, ohne Anstrengung in meiner Bibel lesen und auch jetzt staune ich weiter, wie gut ich alles sehen kann. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Weiteres lese ich dann vielleicht nächste Woche vor, sonst wird es zu viel. Aber Gott, du kannst sehen, Gott hat wirklich mächtiges gewirkt. Wie von euch sind am letzten Wochenende berührt worden, verändert worden? Auch ihr im Video meldet euch einfach, dass ich sehen kann. Ja, okay. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt mal Jesus nochmal die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Vater, auch für jeden einzelnen liebenden Sohn, der gegeben hat heute Abend. Danke für jeden einzelnen Geber heute Abend hier. Herr, danke, Herr, dass wir dich im Geben nie übertreffen können. Dass wenn immer wir etwas loslassen, sei es auch nur in Finanzen, Herr, wir lassen etwas los, wir geben es hin, wir säen es sozusagen, dann werden wir umso mehr wiederbekommen. Weil wer liebt, dem wird immer wieder neu hinzugetan werden. Wer liebt, der wird erhöht werden, Herr. Und wir preisen dich dafür, Herr, für diese mächtige Ernte, die zu jedem Einzelnen kommt hier heute Abend. In Jesu Namen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja.